Der Bürgermeister hat viele Aktionen geplant. Und die Stadt hat auch schon viel gemacht. Zum Beispiel haben sie Flyer verschickt. Außerdem haben sie auf der Straße Aufkleber verteilt. Dann gab es auch eine Aktion in den Restaurants. Sie dürfen zum Beispiel keine Plastikflaschen mehr verwenden, damit sie weniger Müll produzieren. Und das haben sie auch in Cafés und Hotels so gemacht. Bis jetzt ist das freiwillig, aber das soll bald Pflicht werden. Eine andere Aktion ist das Recycling. Da bekommen die Leute Tipps, damit sie nur das kaufen, was sie wirklich brauchen. Dabei lernen sie, wie wir alle weniger Müll produzieren können. Außerdem können wir Papier auf beiden Seiten beschreiben. Und dann sollen wir eine Einkaufsliste vor dem Einkaufen machen. Dann kaufen wir weniger ein. Im nächsten Jahr werden Container aufgestellt für gefährlichen Müll, also für Batterien, Handys und Fernseher. Der Müll wird dann eingesammelt von der Stadt und recycelt. Das ist wichtig, weil diese Sachen giftig sind. Eine andere Aktion heißt Agenda 21. Das ist ein Programm für die Entwicklung des Umweltschutzes im 21. Jahrhundert und unsere Schule nimmt daran teil. Wir müssen zum Beispiel unsere Müllproduktion reduzieren und in der Schule Wasser und Strom sparen. Da müssen auch alle Schüler mitmachen.